Ist beteiligt an der Entstehung einer psychischen Störung, die Wissenschaftler soziale Phobie nennen. Dabei handelt es sich um die panische Angst vor anderen Menschen. Die Betroffenen verlassen kaum mehr das Haus, telefonieren nicht, treffen sich mit niemandem mehr. Wie viel Kommunikation verträgt also der Mensch? Wann hält sie ihn am Leben und wann beginnt sie ihn zu zerstören? Angst ist ein ganz natürliches Phänomen. Jeder von uns hat Angst. Angst sichert das Überleben. Früher als Kind hatte ich Freundinnen. Und mit denen habe ich mich dann auch immer so in meine Fantasiewelt dann geflüchtet. Da ging es mir dann auch ganz gut. Aber so in der Pubertät hatte ich dann auf einmal keine richtigen Freunde mehr. So, und war sehr einsam. Das ganze Fernsehen ist davon voll, wo alle immer unglaublich gut drauf sind, alle schlagfertig sind, wo man ständig auch gefordert ist, sich viel einzubringen, aber nur im gewünschten Sinne, nur im sehr positiven Sinne, im ich bin gut drauf Sinne. Der durchschnittliche Brite, also am Arbeitsplatz, die bekommen 171 E-Mails und ein amerikanischer Mitarbeiter oder Angestellter 200 E-Mails am Tag. Ich habe ja keine Kommunikation mit normalen anderen Menschen, denen irgendwas passiert ist. Mir passiert auch nichts mehr. Ich bin also raus aus der Gesellschaft. Und meine große Angst ist auch, dass ich in diese Gesellschaft nie wieder reinkomme. Wir leben in einer überdosierten Kommunikationswelt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir auf der Festplatte überfüttert und im Kern unterernährt. Es war einmal. Es ist Angst vor ihm. Angst vor Gewalt. Die steht immer im Hintergrund, dass mir irgendjemand was antun kann. Wenn mir jemand zu nahe kommt. Die Angst vor den anderen oder wie viel Kommunikation verträgt der Mensch? Von Petra Maschewka. Es war einmal ein kleiner Angsthase und der hieß Willibald. Weil der kleine Angsthase Willibald so ängstlich war, wohnte er in einem sehr sicheren, kuscheligen Bau am Rande des Waldes, wo ihn weder Fuchs noch Jäger fangen konnten. Kaum betrat ein anderer Wald- und Wiesenbewohner sein Revier, da stellte sich der kleine Angsthase schon die Frage, was der Fremde wohl im Schilde führen möge. Will er mich fangen? Will er mich fressen? Oder wird er mein Versteck dem Fuchs verraten? Die Welt ist geschwätzig. Die Menschen der Welt, sie kommunizieren. Unablässig, pausenlos. Es redet der Chef mit seinem Angestellten, der Angestellte mit dem Kollegen, der Kollege mit dem Pförtner, der Pförtner mit dem Zeitungsjungen, der Zeitungsjunge mit dem Kioskbesitzer, der mit dem Kunden, dem Freund, dem Kind, Mutter, Bruder, Freundin. Morgens, mittags, abends, jeder mit jedem und alle durcheinander. Dazu der Fernseher, das Radio, das Video, die CD. Die Welt ist laut. Die Welt ist geschwätzig. Globaler Kommunikationswahn. Kein Entrinnen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden gesehen, der einfach nur nichts tut? Ich meine nichts. Überhaupt nichts. Da kannst du lange suchen. Alle um uns herum sind ständig in Aktion. Weil in Aktion sein für Lebendigkeit und Dazugehören steht. Die Menschen, sie reden, sie schreiben, sie lesen, sie bedienen Tastaturen, sie schauen auf Bildschirme, sie hören Musik oder gucken einen Film, sie mailen und chatten und senden Short Messages. Selbst auf dem Klo liegen Illustrierte, damit die Menschen auch bei solchen Geschäften nicht in die Verlegenheit des Nicht-Kommunizierens kommen. Niemals ist einer einfach nur... Psst. Still. Kommunikation ist die Königin, die uns beherrscht und deren Kunst gleichzeitig wir beherrschen müssen, wollen wir nicht verstoßen sein. Nicht das Bei-sich-Sein ist wichtig. Aus sich heraus, ins Außen gehen, darauf kommt es an. Man muss sich halt verkaufen können. Herzlich willkommen im Kreise der erfolgreichen Menschen. So titelt mein Kommunikationstrainer, bei seinem Internetauftritt. Ist doch klar, oder? Wenn ich kommunizieren kann, dann schon vergeigt. Wie entdecke ich die sprachliche Metaebene des Gegenübers? Wie übermittle ich meine emotionalen Subtexte, um den anderen zu beeinflussen? Wissen Sie, Kommunikation ist nicht alles. Aber ohne Kommunikation geht nichts. Die kommunikative Kompetenz der Menschen wird für ihre Lebenschancen immer bedeutsamer. Und in den Abläufen und Entscheidungen der verschiedensten Organisationen gewinnt die Fähigkeit zur Kommunikation einen immer höheren und immer höher geschätzten Wert. Manche fühlen sich von so viel Zwang zur Kommunikation bedroht. Manager stellen sich einen Coach an die Seite, der ihnen souffliert, wie erfolgreiches Reden geht. Und selbst kleine und mittelständische Firmen schulen ihre Mitarbeiter, damit die wissen, wie man eloquent kommuniziert, korrespondiert, telefoniert. Ein schlichtes Gespräch mit der Krankenkasse kommt heute einem intimen Akt der Verbrüderung nahe, denn die Angestellten haben lernen müssen, wie man mit Worten positiv wirkt. Kommunizieren können. Das erwartet die Welt von uns. Stell dir einen Terminkalender vor, in dem nichts steht. Oder ein Telefon, das nicht klingelt. Einen Mund, der nicht spricht. Was ist, wenn niemand über einen redet oder sich für das interessiert, was man selber denkt? Wer nicht kommuniziert, den braucht die Welt nicht. Jedenfalls nicht besonders dringend. Wo sind die Grenzen des menschlichen Online-Betriebes? Der Saal ist sicher 4,5 Meter hoch, Wände kahl und zwischen den Wänden Schallwellen, die ein wildes Klangpotpourri hin und her schleudern. Handys klingeln, Geschirr scheppert. Mit zickigem Klirren reizen Messer und Gabeln und Löffel die Nervenspitzen. Bestimmt 400 Männer und Frauen rücken Stühle, knallen Teller, lachen und reden laut von Tisch zu Tisch. Zentralmensa. Hier wird der akademische Nachwuchs gesättigt. An einer der langen Tischfluchten sitzt ein kleiner, hagerer Mann. Genau unter einer dieser runden Lampen aus weißem Milchglas. Er ist eingerahmt von einer munter schwatzenden Gruppe Wirtschaftsstudenten. Vor dem Mann das Tablett mit Wahlmenü 3. Nudeln, Sauce Bolognese, anschließend Quark, dazu Wasser. Nichts hat er angerührt. Der Atem des Mannes scheint stillzustehen. Versteinert sieht er aus. Auf der Stirn Schweißperlen. Er greift nach dem Glas, das vor ihm steht. Er führt es zum Mund. Weil die Hand zittert, verschüttet er fast alles. Das Wasser läuft über seine Finger auf den Tisch und tropft aufs Linoleum. Der Mann springt auf. Er flüchtet mit steifen Schritten durch die lärmende Mittagsszenerie raus Richtung Ausgang. Was war das? War da was? Der Platz ist gleich wieder besetzt. 5. Semester Geschichte, Wahlmenü 1. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich wünsche es mir, dass ich da auch mal jemand kennenlernen könnte. Aber gerade da kann ich es nicht, wenn es dazu geht wie im Taubenschlag. Weil da will ich nur in Ruhe essen. Und wenn ich das schaffe, ist das schon für mich sehr viel. Sonst schmecke ich überhaupt nicht das Essen. Noch nicht mal das. Wirklich, ich bin froh, wenn ich dann weiß, was ich überhaupt zu mir nehme, es mir bekommt. Und ich kann den Teller leer essen. Er hat jahrelang als Chauffeur gearbeitet, ist gelernter Fliesenleger und hat ein Diplom als Betriebswirt in der Tasche. Nichts davon kann der Mann ausüben, weil er nicht gut unter Menschen sein kann. Die Mensa. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dorthin zu gehen. Ist eben auch billig, denn er verdient ja kaum mehr was. Jemanden antworten, ruhig antworten, wenn ich angesprochen werde. Was immer wieder vorkommt, ja. Das wünsche ich mir. Ich fange an zu schwitzen, ich laufe rot an, ich fange an zu zittern, ich kann die Kaffeetassen nicht mehr ruhig halten, ne, verschütte beinahe alles. Ja, und dann kommt am Ende die Todesangst. Ne. Es geht blitzschnell alles, es geht in Sekundenbruchteilen teilweise. Und dann ärgere ich mich auch über mich selbst. Also vorgeschaltet vor die Angst ist normalerweise Wut und Aggression, ne? Ärger. In erster Linie über mich selbst. Dass ich nicht mit der Situation zurande komme, nicht zurechtkomme, dass doch jeder normale Mensch damit zurechtkommt, das muss doch zu schaffen sein. Das macht einen enormen Druck zusätzlich. Ne? Soziale Phobie. Das ist das Wort, das Ärzte und Psychologen für die Angst des Mannes gefunden haben. Angst hat viele Gesichter. Angst vor Krankheit, Schmerzen und Dunkelheit, Einsamkeit, Trennung und Verlust. Angst sitzt im Bauch. Wir schwitzen, das Herz schlägt schneller. Es pumpt Adrenalin durch den Körper, zusammen mit einer Extraportion Sauerstoff, damit das Gehirn, die Muskeln und alle Organe in diesem Moment der Bedrohung besonders gut funktionieren. Der Mensch ist jetzt bereit zur Flucht oder zum Angriff. Angst sichert das Überleben, Angst sichert den Menschen das Überleben in der heutigen Gesellschaft. Gesellschaftlich auffallen tut man, wenn man zu viel oder zu wenig Angst hat. Andrea Sachse ist Oberärztin in der Habichtswald-Klinik in Kassel und arbeitet dort mit Patienten, die unter Ängsten leiden. Verschiedene Arten der Angst kennt die Wissenschaft, Panikstörungen zum Beispiel oder die Agoraphobie, die Platzangst. Besonders die sozialen Phobien, also die Angst vor anderen Menschen und vor öffentlichen Situationen, haben zugenommen, sagt Andrea Sachse. Ja, sie haben zugenommen und ich denke, es hat damit zu tun, das ganze Fernsehen ist davon voll, wo alle immer unglaublich gut drauf sind, alle schlagfertig sind, wo man ständig auch gefordert ist, sich viel einzubringen, aber nur im gewünschten Sinne, nur im sehr positiven Sinne, im ich bin gut drauf Sinne und ich habe keine Probleme und alles ist easy und locker. Und dass solche Dinge wie sich zurückziehen, Ruhe haben wollen, besinnlich sein wollen, nicht reden wollen, das Handy mal abschalten und mal nicht auf irgendeine Mail antworten, dass das out ist. Dass das weder die Medien einem suggerieren, dass das angesagt ist, sondern dass es eher das Gegenteil einem suggeriert wird. So dass man immer online sein muss und nie offline. Die Verhaltenstherapeutin Barbara Karven von der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf beobachtet in ihrer Praxis eine ähnliche Tendenz. Und zwar ist es schon so, dass die sozialen Phobien tendenziell zunehmen, was wir darauf zurückführen, dass die Ansprüche, die Anforderungen an die Einzelnen im Beruf erheblich steigen. Früher konnte man sich doch in Anführungsstrichen noch relativ leicht hinterm Schreibtisch verbergen, hinter genau festgelegten Verhaltensrollen. Heutzutage sind die Anforderungen an die soziale Kompetenz im Beruf sehr viel höher. Es wird sehr viel mehr Auseinandersetzung gefordert. Die Anfordernisse an die kommunikativen Fähigkeiten insgesamt haben sich sehr erhöht. Der Mann lässt die Zigarette zwischen seinen Fingern hin und her wandern, zündet sie aber nicht an, weil er es wohl nicht mag, wenn seine Wohnung nach Zigarettenrauch riecht. Seine Angst? Als Kind kannte er die schon. Kindergarten? Den hat er gehasst, da wollte er nie hin, musste er aber. Später dann, am Ende der Schulzeit, da steigerte sich die Angst ins Unermessliche. Das ging los mit der mündlichen Abi-Prüfung. Da bin ich morgens aufgewacht, so gegen 5 in der Früh, und hatte Todesängste. Also das hat sich so im Laufe der Jahre gestapelt und irgendwann ist das Fass übergelaufen. Und damit kam das richtig raus und ich konnte nicht mehr stehen, nicht sitzen, nicht liegen, nicht gehen. Ich konnte gar nichts mehr machen, also vor jedem Angst gehabt. Und dann halt Tranquilizer genommen, war auch ein paar Jahre abhängig davon gewesen. Jetzt seit 10 Jahren überhaupt nichts mehr, Gott sei Dank. Aber zuletzt hatte ich die Lose in der Tasche, um das einigermaßen aushalten zu können. Denn in so einer Situation greift man zum Strohhalm. Zu jedem, der sich anbietet. Gesprächstherapie hat er gemacht. Verhaltenstherapie. Tiefenpsychologische Therapie. Konfrontationstherapie. Selbsthilfegruppe, Beratungsstellen, Klinik. Es gab nur wenige Therapien, wo ich sagen könnte, das war etwas, was mir sehr geholfen hat. So, sagen wir mal, 80% hätte ich abhaken können. Seit 2 Jahren besucht er regelmäßig einen Psychiater. Und die Hausärztin, mit der kann er immerhin reden. Über die Angst. Ein spezieller Sozialdienst besucht ihn regelmäßig zu Hause. Regelmäßiger Kontakt als sanfte Therapie. Seit 3 Monaten geht der Mann wieder stundenweise arbeiten. Ehrenamtlich bei der Caritas. Mit flexibler Zeiteinteilung. Außerdem erstellt er für ein Unternehmen Baukalkulationen. Einen Fulltime-Arbeitsalltag könnte er gar nicht ertragen. Aber immerhin hält er es inzwischen aus, wenn andere Menschen in seiner Nähe sind. Das habe ich mir antrainiert, das habe ich erlernen müssen. Also früher radikal zurückgezogen gelebt. Vollkommen vereinsamt. Zum Beispiel klassische Situation, irgendwas essen zu gehen. Ja. Nur Horror. Absolut Horror. Es geht immer besser, würde ich sagen. Aber richtig weg geht es nicht mehr. Also ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, in welcher Stimmung bin ich gerade im Moment? Kann ich es aushalten, im Restaurant zu sitzen? Vielleicht auch noch im Mittelpunkt, also mitten im Raum. Oder wenn ich in die Bahn steige, jedes Mal muss ich mir überlegen, wie fühle ich mich gerade? Kann ich mich in die Masse wagen oder nicht? Ob ich in der Werbung schon mal jemanden gesehen habe, der Angst hat? Fragt der Mann. Nein. Bis auf die Hausfrau mit der Angst vor Putz, Streifen und Gefrierbrand eigentlich niemanden. Es gibt niemanden, der in der Werbung Angst hat. Das ist negativ besetzt und negativ besetzte Werbung ist schlechte Werbung. Und das Ideal in der Werbung heißt furchtlos. So. Und wenn das einem Sozialphobiker begegnet, dem wird speiübel. Dem wird erst recht Angst und Bange. Man wird ja auch unbewusst mit Werbung gefüttert. Das dringt ja ins Unterbewusstsein ein. Und jeder hat das mittlerweile verankert, wie jemand zu sein hat, als Mann oder als Frau. Geschlechterspezifische Rolle, auch sehr prägnant. Und man hat sich unbewusst danach zu richten. Es wird irgendwie als selbstverständlich angenommen. Das macht Druck. Soziale Angst. 13 von 100 Menschen in den USA werden im Laufe ihres Lebens Angst vor der Nähe der anderen bekommen. Das sagen Untersuchungen. In Deutschland leiden nach Angaben der Ruhr-Universität in Bochum etwa 7-10% der Menschen mindestens einmal im Leben an einer behandlungsbedürftigen sozialen Phobie. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Krank vor Angst werden Menschen oft in Umgebungen, in denen mögliche Schwächen als krankhafte Abweichung vom gesellschaftlichen Ideal angesehen werden. Die sind ein guter Nährboden für Phänomene, die bereits in der Kindheit angelegt sind. Andrea Sachse, Psychotherapeut in Kassel. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, es ist eine Zwillingsstudie, es gibt eine genetische Disposition für Phobien, Angst und Panik. Auch für Zwang. Dass es letztendlich zum Tragen kommt, sind sicherlich Erziehungsmuster auch. Erwartungen, wie ich zu sein habe, wie ich in der Gesellschaft zu sein habe. Was so psychodynamisch der sozialen Phobie zugrunde liegt, ist ja die Angst vor Beschämung, die Angst vor Erniedrigung, vor Kommunikation, die sehr negativ verläuft, wo ich schwach werde, wo ich nichts mehr wert bin. So sind die Fantasien ja. Und die Erwartungshaltung, die da zugrunde liegt, ist, dass ich in einer Gesellschaft glänzen muss, spritzig, schlagfertig Kommunikation betreibe, locker, flockig, dass es auch schon in der Adoleszenz beginnt, finde ich, ist so bezeichnend dafür, wo die Selbstfindung noch gar nicht so vollzogen ist, sondern so voll noch im Gange ist. Und dass man dann aufgrund der hohen Erwartungshaltung an Kommunikation, an wie muss ich sein, um ihn zu sein, dass das solche Ängste schürt. So war er nun mal, der kleine Angsthase. Und aus lauter Sorge, jemand könnte ihm das Hasenfell über die Ohren ziehen, verbrachte der kleine Angsthase viel, viel Zeit mit sich allein im Schutze seines Hasenbaus, wo ihm nichts, aber auch gar nichts passieren konnte. Und das wiederum machte den kleinen Angsthasen Willibald sehr, sehr froh. Am Abend dann, als die Dämmerung den Rand des Waldes in sicheren Schatten hüllte, kam der kleine Angsthase Willibald heraus aus seinem Bau. Er holte sehr tief Luft, reckte und streckte sich in seinem warmen Hasenfell und war froh über einen weiteren sicheren Tag, der nun hinter ihm lag. Ich finde, da war doch soweit alles in Ordnung im Leben des kleinen, vorsichtigen Angsthasen, oder? Wie durch eine unsichtbare Nabelschnur sind Menschen heute stets und ständig über elektronische Medien mit der ganzen Welt verbunden. Gestern erschien wieder so eine E-Mail auf dem Bildschirm, die einem die Luft zum Atmen knapp werden lässt. Sie sind überhaupt nicht zu erreichen, stand da. Und hoffentlich lesen Sie wenigstens das. Muss man eigentlich immer erreichbar sein? Und wenn nicht? Anderen Menschen zu begegnen und sich mit ihnen auszutauschen, war noch nie so einfach wie heute. Vom persönlichen Treffen einmal abgesehen, gibt es da die Möglichkeit, einen Brief oder eine Karte zu schreiben, wenn es ganz eilig ist, ein Telegramm, man kann faxen oder mailen oder eine SMS schicken oder anrufen. Das Telefon ist ein invasives Medium, erst recht das Handy. Im Unterschied zur SMS hat das Telefon mit der persönlichen Begegnung immerhin die Synchronizität gemein, schreibt die Zeit. Die Welt dringt bis in die Wohnung, bis in die Gesäßtasche vor. Unmittelbare Reaktion ist gefordert. Wie viele Kinder blieben ungezeugt, weil es im falschen Moment klingelte? Der Hamburger Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun beschäftigt sich seit Jahren mit der Kunst des Kommunizierens. Regelrecht vollgestopft werden wir heute, sagt der Wissenschaftler. Wir leben in einer überdosierten Kommunikationswelt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir auf unserer Festplatte überfüttert mit einem täglichen Bombardement an Meinungen, Expertenwissen, an Veröffentlichungen, an Verlautbarungen und so weiter. Was alles oberflächlich bleibt, was mit unserem Wesen, ich würde fast sagen mit meiner Seele, keine Verbindung mehr eingeht. Und dann sind wir auf der Festplatte überfüttert und im Kern unterernährt. Und da muss jeder für sich selber aufpassen. Nicht nur die Führungselite präsentiert sich heute kommunikationsgeschult. Seien es Lehrer oder Kindergärtnerinnen oder aber auch die Frau, die ich am Telefon antreffe, wenn ich mich über eine Krankenkassenangelegenheit beschweren oder informieren will, die soll ja nun maximale Klarheit, meistens auch maximale Freundlichkeit verkörpern und spürbar werden lassen. Also wir sind von Geschulten heutzutage umgeben und umzingelt. Weiß man ja wirklich nicht, was man ohne die modernen Kommunikationstechniken wäre. Heutzutage. Ja, und richtig ab geht's dann mit Enkelmann. Enkelmann? Ja, dieser Massencoach. Rhetorikpapst. Ich bin fest entschlossen, eine einflussreiche Persönlichkeit zu werden. Ich sehe mein schönes, großes Ziel ganz deutlich vor mir. Also Autosuggestion nach Enkelmann. Wer reden kann, wird vorgeschickt. Und die Wirkung jeder Botschaft verpufft, wenn nicht der Bote überzeugt. Hallo? Er hat neulich einem Arzt erzählt, dass immer mehr 40-Jährige bei ihm in der Praxis säßen, die diesen Druck insgesamt nicht mehr standhalten können. Bernd von Hoff ist Geschäftsführer eines Hamburger Unternehmens, das Kommunikationstrainings anbietet. Zu seinen Kunden zählen die Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und anderen Großkonzernen. Bernd von Hoff wird engagiert, damit die Kommunikation im Betrieb gut funktioniert und dadurch die Umsätze stimmen. Viele Menschen reden nicht mehr direkt miteinander, sondern sie schreiben viele Mails oder sehen sich nur noch über Videokonferenzen, telefonieren kurz miteinander und warten gar nicht auf das Feedback oder auf die Reaktion des Empfängers. Und da kann man gar nicht feststellen, ob es überhaupt Missverständnisse oder Konflikte entstehen können. Und unsere Aufgabe ist dann zum Teil, den Menschen in Seminaren oder in Coachings beizubringen, auf solche Situationen zu achten, dass sie wirklich sensibel werden und feststellen, Mensch, da ist das nicht richtig rübergekommen. Und das ist eben vielleicht eine dieser Schwierigkeiten, dass die Aufgaben nicht mehr alleine bewältigt werden können, ich angewiesen bin auf andere, aber ich eben mit anderen nicht mehr wirklich reden kann. Bernd von Hoff zitiert eine Untersuchung, die erklärt, warum es heute schwerer fällt als früher, sich bei der Arbeit zu konzentrieren. Danach wird alle 10 Minuten ein Arbeitender, also im Büro arbeitender, unterbrochen, also durch Telefon, Fax oder durch E-Mail. Das heißt, das ist schon kaum noch möglich, ganz normal miteinander wirklich ein Problem zu klären oder sich einfach zu unterhalten, also wo wirklich ein Austausch stattfindet. Die junge Frau sitzt am Fenster, Platz 2, Rücken in Fahrtrichtung. Der Zug rattert mit ihr Richtung Hamburg und ihr Gesicht ist dem Fenster zugewandt, wohl weil sie dem hinterherguckt, was an Strecke schon geschafft ist. Ein lila T-Shirt hat sie an. Die Haare sind rotbraun gelockt, die Haut ist blass. Ein schwarzes Tattoo auf dem Oberarm, die Fingernägel dunkel lackiert. Sie guckt raus. Die ganze Zeit guckt sie raus. Nur einmal, da schaut sie schnell rüber zur Tür, hilfesuchend. Grüne Augen hat die Frau. Dann rast ihr Blick wieder zurück zum Fenster. Aber sie sieht nichts da draußen. Gar nichts. Starr vor Angst. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös und aufgeregt. Aber andererseits so jetzt auch ganz zufrieden mit mir, dass ich mir das zugetraut habe. Und auch gespannt auf das Gespräch jetzt. Sie stellt 2 Gläser mit Wasser auf den Tisch. Der Tisch ist so eine Art Tresen, der die Küche vom Wohnzimmer trennt. Diese Konstruktion wirkt wie eine Mauer. Dahinter, in Sicherheit, schaut sie aus ihren großen grünen Augen rüber auf die andere Seite. Ja, in der Bahn, da weiß ich dann auch mal nicht, wohin ich gucken soll. Also, da gucke ich dann manchmal aus dem Fenster oder... Also, ich fahre auch ganz ungern so durch einen Tunnel, weil ich immer denke, da kann ich nicht aus dem Fenster gucken. So, das wirkt dann komisch, wenn ich dann aus dem Fenster... Ja. Um überhaupt erst mal zur Bahn zu kommen, muss sie zu Fuß an vielen Menschen vorbei. Vor kurzem war das mal, mich hier dann mal so ein paar Typen angelabert haben und die sitzen irgendwie immer da vorne, wenn ich zur Bahn gehe. Ich weiß nicht, das sind so Banker, ob sie das jetzt auch gesehen haben. Und da, das macht mir im Moment so zu schaffen, dass mich das so ärgert, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich jetzt nur einkaufen gehe oder so, dass ich irgendwie immer Angst habe, die zu treffen. Und ja, und ertappe mich eben auch jetzt dabei, das ist eigentlich was ich nie wollte, dass ich dann irgendwie auch schon extra andere Wege gehe. Das, also ich bin sonst eigentlich nicht so ein Vermeider oder so und das ärgert mich dann auch. Kommunikation. Um sie zu meistern, muss jeder von uns zunächst ein Wunder absolvieren. Er muss die Sprache lernen. Mit ungefähr 18 Monaten bringt ein kleiner Mensch die ersten Wörter hervor. Mit 2 Jahren ist er schon einigermaßen gesprächig und besitzt einen Wortschatz von ungefähr 50 Wörtern. Im folgenden Jahr lernt er jeden Tag neue dazu, sodass er als 3-Jähriger etwa 1000 Wörter beherrscht. Ein 6-jähriges Kind hat durchschnittlich 13.000 gelernt und mit 18 hat der Mensch einen aktiven Wortschatz von ungefähr 60.000 begriffen. Der englische Anthropologe und Psychologe Robin Dunbar hat herausgefunden, dass sich etwa 2/3 unserer Unterhaltungen um zwischenmenschliche Belange drehen. Am wichtigsten sind uns Fragen wie, wer hat was mit wem zu tun? Wem geht es schlecht und warum? Wer ist weshalb wichtig und wer nicht? Die Affen, sagt der Anthropologe, die kraulen einander, um Sozialkontakte zu pflegen. Und wir Menschen, wir sprechen, um einander näher zu sein. Sprache als Bindungsmechanismus, viel effizienter als das Kraulen. So war es zumindest einmal gedacht, als sich die Sprache entwickelte. Es ist kaum zu glauben, dass diese Frau Angst hat vor anderen. Sie redet doch gewandt, kann sich gut ausdrücken. Hier in ihrer Wohnung fühlt sie sich wohl sicher. Bis heute hat sie niemandem von ihren Angstgefühlen erzählt. Noch nicht einmal einem Therapeuten. Sie hat zwar eine Handvoll guter Freunde, aber die Sorge, die anderen könnten sie verachten und dann verlassen, lässt sie lieber schweigen. Früher als Kind hatte ich Freundinnen. Und mit denen habe ich mich dann auch immer so in meine Fantasiewelt dann geflüchtet. Da ging es mir dann noch ganz gut. Aber so in der Pubertät hatte ich dann auf einmal keine richtigen Freunde mehr so, und war sehr einsam. Und da habe ich schon so das Gefühl gehabt, irgendwie, ich bin nicht normal und hätte mir eigentlich auch Hilfe gewünscht. So. Und habe damals aber auch noch nicht so gewusst, wie ich mir da jetzt Hilfe holen könnte. Angst ist, glaube ich, ein sehr großes Tabuthema und überhaupt Schwächen, finde ich. Also und ich glaube auch, das habe ich auch sehr durch meine Erziehung so mitbekommen. Also meine Eltern waren jetzt nicht total hart, so, aber es wird einfach nicht so über Gefühle und Ängste wurde einfach nicht geredet so zu Hause, sondern irgendwie immer nur über Banalitäten und so, was passiert ist, aber nicht so, was habe ich da eigentlich gefühlt, als das passiert ist. Robin Dunbar, der englische Psychologe und Anthropologe, hat die Gespräche der Menschen erforscht. Dabei hat er festgestellt, dass die Gesprächsgruppen nicht unbegrenzt groß sein können, wenn das Gespräch funktionieren soll. 4 Personen, so hat sich herausgestellt, sind die klare Obergrenze. Wenn sich zum Beispiel bei einer Party der Kreis der Gesprächsteilnehmer zwischenzeitlich auf 5 erweitert, dann, so hat Dunbar beobachtet, wird die Gruppe instabil. Trotz aller Bemühungen erweist es sich als unmöglich, die Aufmerksamkeit aller 5 Beteiligten zu halten. Der Mensch versucht ständig, zwischen 2 seiner essentiellen Neigungen eine Balance zu halten. Da ist auf der einen Seite der Wunsch nach dem Zusammensein mit anderen, entwicklungsgeschichtlich begründet aus der Angst vor bedrohlichen Verfolgern. Gleichzeitig will der individualistische Mensch aber allein sein und flüchtet, wenn zu große Enge entsteht. Sich unbegrenzt und andauernd ins kommunikative Außen zu begeben, das entspricht weder der Natur noch dem Bedürfnis des Menschen. Die Größe der Gruppe, der sich ein Mensch zugehörig fühlt, ist nicht unbegrenzt. 150, so hat Robin Dunbar herausgefunden, gilt als natürliche Gruppengröße. Und innerhalb dieser 150 Personen, die man irgendwie kennt, den Briefträger, die Bäckersfrau, innerhalb dieser Gruppe existiert noch eine zweite, kleine. Das sind die 11 bis 12 Menschen, zu denen man eine echte emotionale Beziehung haben kann. Sprache zieht sich durch die gesamte menschliche Kultur. Sprache ist für die Gesellschaft als Ganzes ebenso Grundlage wie für unsere Wissenschaft und Kunst. Ihre Wurzeln reichen in die entfernte Vergangenheit zurück und diese Frühgeschichte ist ein Teil unserer geistigen Ausstattung. Mit Sprache sind wir zu bemerkenswerten Leistungen imstande. Aber ganz zu unterst liegt ein nicht unbegrenzt flexibler Geist, dessen kognitive Ausstattung so gestaltet ist, dass er mit den kleinen Gesellschaftsformen umgehen kann. Aber dann kam der Tag, an dem Willibald Besuch bekam. Und das war so. Als er eines frohen Abends wieder einmal über die wilde, grüne Wiese schaute, bemerkte er plötzlich dort vorne, hinter dem Klee, ein ungewöhnliches Rascheln und Rempeln und Rumpumpeln. Statt nur die Hasenbeine in die Hand zu nehmen und auf dem Absatz kehrt zurück in den sicheren Kuschelbau zu rennen, sah Willibald angewurzelt zu, wie sich der Klee teilte und 3 Gestalten auf ihn zukamen. Allesamt Hasen wie er, aber doch so ganz und gar anders. Der erste Hase trug die Lauscher keß gewinkelt und den Bart ganz frech gestutzt. Der zweite Hase hatte auf dem Kopf einen grünen Hut, der früher einem Jäger gehört haben musste. Ein Jägerhut, stellt euch bloß mal vor. Der dritte Hase schließlich hatte Augen kalt wie Eis. Und wie Eis klang auch die Stimme, als der Kaltäugige sagte: Na du Hase, du, kannst du uns sagen, wo es zum nächsten Rübenacker geht? Wir sind nämlich hungrig vom Wandern. Und da kämen uns ein paar runkelige Rüben gerade recht. Willibald nahm all seinen Mut zusammen und stammelte: Der Rübenacker? Gut. Erst links, zweite rechts, dritte links, vierte rechts, geradeaus, geradeaus, geradeaus, Rüben links. Aber, ergänzte Willibald vorsichtig, aber die Rüben, die dürft ihr nicht essen. Die gehören dem Bauern und er wird euch erschießen, wenn er euch erwischt. So, und was glaubt ihr, was jetzt geschah? Wir sind dazu angehalten, uns selbst kritisch zu betrachten. Wie treten wir auf? Wie reagieren wir auf andere? Wie wirken wir auf sie? Womit tun wir uns schwer? Die Persönlichkeit wird zu einer Art Markenzeichen. Sie muss sich auf die Bedarfslage je nach Anforderung ausrichten. Der Mensch riskiert, dass er sich auf ein optimales Image reduziert und alles verbannt, was ihn ganz und gar ausmacht. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun: Es gibt eine Obertugend heute, ein hochwertbesetztes Wort, und das lautet Professionalität. Professionalität, das ist heute alles. Das ist das, wovor man den Hut zieht. Und die Gefahr ist, dass die Professionalität heute das ganze persönliche Outfit ergreift. Also wie ich mich gebe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich Reden halte und so weiter. Das liegt alles unter dem Professionalitätsdiktat. Und dann wird die Persönlichkeit zu einem Mittel zum Zweck, nämlich sich so zu geben, dass es den Effektivitätsanforderungen im verschärften Wettbewerb genügt und ich als strahlender Sieger die Nase vorn habe. Und für diesen Zweck ein ganz bestimmter Mensch sein muss. Kennen Sie Strunz? Dr. Med. Ulrich Strunz? Den Fitnesspapst? Ja, sag nicht ich, sag die Wirtschaftswoche. Bei Strunz steht alles drin, was man braucht, um heute erfolgreich zu sein. Am wichtigsten: Laufen, laufen, laufen. Und schon bleibst du jung. Füße federn über Morgentau. Muskeln werden warm. Streifen die Schwere der Nacht ab. Sauerstoff durchflutet 70 Billionen Körperzellen. Jeder Schritt lockert den Geist. Räumt im Kopf auf. Bis die Gedanken fliegen, spielend, topfit, kommunikativ und erfolgreicher als andere. Es gibt einen Pfeil nach oben im Leben. Den nennt Strunz Leistungsmaximierung. Also Sport machen, laufen, laufen, laufen. Und Kampf dem Cholesterin, Triglycerin, Lipoprotein, Homozystein, Gamma-GT. Puh. Wer redet, hat Erfolg. Wer schweigt, ist draußen. Kommunikation. Für die einen der Schlüssel zu mehr Profit, für die anderen die Chance für mehr Nähe. Kommunikation. Für manche ein Wirtschaftsfaktor, für andere zu viel des Guten. Kommunikation hat ihre Grenzen. Zu wenig Stille lässt unsere Synapsen kollabieren. Zu viel Kommunikationskonsum verstopft unsere Emotionalität. Im Alltag. Ich bin grundsätzlich von montags bis freitagsabends bin ich im Job. Und das mache ich auch konsequent so über die Woche verteilt. Ursula Reimers ist die personifizierte Kommunikation. Hat die Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einer erfolgreichen Werbeagentur. Sie nennt das Kommunikatorenpool. Also mein Tag geht morgens um 8 Uhr im Büro spätestens los, weil ich da die meiste Ruhe habe, mich zum einen auf den Tag vorzubereiten. Also um 9 Uhr passiert eigentlich am wenigsten, weil wir in der Kommunikation meistens erst um 11 Uhr so langsam heiß laufen. Ihr Chef, Klaus Utermöhle, hat gerade eine Woche Urlaub, ist aber trotzdem jeden Tag in der Agentur. Aber heute Morgen hat er sich nicht rasiert. Dafür machen wir auch abends etwas länger, auch ungefähr bis 10, 11 Uhr. Alltag. Also ich wach meistens so gegen 10 auf. Moment. Dann frühstücke ich erstmal hier gemütlich und das kann ich auch ganz gut genießen. So 10:30 läuft es langsam an. Und dann heißt das, dass man fast nicht dazu kommt, irgendwelche Dinge im Stück zu erledigen. Bei der Arbeit habe ich jetzt keine Angst, aber im Moment ist es halt immer so der Weg dahin. Also ich bin jetzt meistens so, dass ich so 1 da bin und dann gehe ich so 20:40 muss ich dann auch erst so los. Alles nach einem gewissen chaotischen Prinzip. Und die Kunst besteht eigentlich darin, dass man bei diesen ganzen kommunikativen Eindrücken, die wir dann hier im Hause haben, dabei den roten Faden behält und trotzdem am Abend irgendwo zu gewissen Ergebnissen kommt. Alltag. Ich stehe so um die 11 Uhr herum auf und vollkommen gerädert. Schweißnass von der Nacht, von den Albträumen. Furchtbar deprimiert. Nach dem Motto, alles hat gar keinen Sinn. Egal, was ich jetzt tue. 12 Uhr. 12 Uhr finden meistens Meetings statt, die dann in die Mittagszeit reingehen. Meetings heißt, dass man vielleicht zwischen vier und 10 Leuten zusammen hat, ein Thema. Ich rede eigentlich gar nicht so ungern. Aber so merke so mir, dass es mir schwerfällt, so mit so in so Unterhaltung einzusteigen. Ja, also das, also ich fühle mich eigentlich immer so im Gespräch zu zweit am wohlsten. 15 Uhr sind dann auch feste Kundenmeetings, weil die Nachmittage im Allgemeinen irgendwelche Kunden im Haus sind. Dann komme ich, sagen wir mal, vielleicht am späten Nachmittag langsam mal in die Stiefel und unternehme noch irgendwas. 5-6 Uhr. 19 Uhr findet alles das statt, was man bis 19 Uhr nicht geschafft hat. Alltag. 21 Uhr hat man dann auch noch eigentlich ganz interessante Mitarbeitergespräche. Und dann begebe ich mich dahin, wo man so schön sagt, ist der soziale Pfad des Lebens. Da habe ich nämlich Kommunikation mit anderen Menschen, indem ich mich mit Journalisten treffe, indem ich auf irgendwelche Events gehe, indem ich praktisch die Agentur repräsentiere und versuche, aus diesen Verpflichtungen heraus etwas für die Agentur zu tun. Die ängstliche rothaarige Frau ist abends einfach nur noch froh, dass der Tag ihr nichts Schlimmes mehr bringt. Jetzt erholt sie sich. Keine Kommunikation mehr. Die drei Fremden schauten Willibald einen Wimpernschlag lang an. Dann blickte der erste Hase dem zweiten Hasen in die Augen und der zweite Hase dem dritten Hasen und der dritte Hase den beiden anderen Hasen und dann prusteten sie auch schon los und lachten, bis ihnen die Hasenbäuche wehtaten. Du Hase, du, brüllten die Fremden, als sie sich wieder erholt hatten. Du Hase, du, wenn du dich vorm Rübenbauern fürchtest, dann musst du wohl ein wahrer Angsthase sein. Und jetzt riefen die drei Hasen im Chor: Angsthase, Pfeffernase, Angsthase, Pfeffernase. Und während sie sangen, gingen sie Schulter an Schulter an Schulter am roten Platschmond vorbei. Die erste links, zweite rechts, dritte links, vierte rechts, geradeaus, geradeaus und geradeaus. Als die drei Fremden nicht mehr zu sehen waren, traute sich der kleine Angsthase Willibald endlich, einen Hasenfuß vor den nächsten zurück in seinen sicheren Hasenbau zu setzen. Ich bin ein Angsthase, murmelte er vor sich hin. Ein dummer, kleiner Angsthase. Und Tränen kullerten über das Hasenfell. In den Garten gelangt man direkt von der Küche aus. Hinten am Ende des Gartens versteckt hinter einem blühenden Schmetterlingsbusch ein Drahtverschlag. Hier wohnen die Hühner. Der Mann nimmt eine Handvoll Körner aus einem Eimer und wirft sie den Tieren hin. Dann dreht er sich um, geht zurück Richtung Haus, rein in die Küche. Ich habe schon lange nichts mehr im Garten gemacht, sagt er entschuldigend. Ich kann einfach das Unkraut nicht von den Blumen unterscheiden. Also ich kann leider auch nicht lesen, was ich sehr gern gemacht habe und so. Ja, manchmal kann ich Farben nicht so gut sehen. Fernsehen ist auch ganz schlecht. Ja. Viele Ärzte haben seine Augen untersucht. Nichts gefunden. Die Augen sind gesund. Nur sehen kann er mit ihnen nicht. Jedenfalls nicht gut. Also wenn ich jemanden in die Augen gucken kann, so, ich kann ja nicht so ganz richtig gucken, aber so ein bisschen sehe ich deine Augen. dann fange ich an, mich zu entspannen, ein wenig. Er steht auf und kocht Kaffee. Bis auf Kaffee kocht er gar nichts, weil er eben nicht sehen würde, wann die Dinge fertig sind. Die Sehstörungen sind der psychosomatische Ausdruck seiner Angst. Es ging eigentlich los so, das weiß ich aber heute erst, ne? So mit 15, 16, dass ich mich in Gemeinschaften nicht zurechtgefunden habe, mich nicht einordnen konnte. Immer so ein bisschen außen vor stand. Und dann gab es ein erstes, eine erste Situation. Ich bin, zwar bin ich 6 Wochen vor dem schriftlichen Abitur abgegangen. Damit ist Folgendes passiert, dass ich dann aus dieser Gemeinschaft Schule rausgegangen bin und auf einmal zu Hause alleine gesessen habe. Er beginnt eine Fotografenlaufbahn, arbeitet zuerst als Assistent in einem Werbefotostudio, dann macht er sich mit einem eigenen Atelier selbstständig. Das gab gutes Geld, sagt er. Der Mann lernt eine Frau kennen, die beiden heiraten. Der gemeinsame Sohn Luca kommt zur Welt. Ja, und dann ging das los, dass ich eigentlich auch immer total angespannt war. Also nicht entspannt war wegen dem Job, den Anforderungen meiner Frau nicht genügen können. Dann habe ich angefangen zu trinken. Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, naja, das machen eigentlich alle abends irgendwie ihren Wein trinken. Habe ich damals auch gemacht. Ich habe es regelmäßig gemacht und habe mir dadurch eigentlich meine Entspannung so gegeben abends. Ne? Seine Frau ist wieder schwanger. Die Tochter Zoe wird tot geboren. Seine Frau trennt sich, nimmt den gemeinsamen Sohn mit. Die Landesversicherungsanstalt bezahlt dem Mann einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik im Westerwald, wo er 16 Wochen lang wegen angeblichen Alkoholismus behandelt wird. Ja. Na, und das habe ich nach 10 Wochen abgebrochen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Da ist es zum ersten Mal aufgetreten in meinen Augen mit diesen Sehstörungen. Inzwischen lebt der Mann wieder mit einer Frau zusammen. Sie ist Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Sie ist damit überfordert eigentlich. Also mit meiner Situation klarzukommen, ist sie eigentlich überfordert. Oder wäre eigentlich jeder überfordert. Also ich habe ja eigentlich kein normales Leben mehr. Ich habe ja das Haus alleine oder mit ihr. Aber nach außen ist ja nichts mehr. Also das Außen findet ja nicht statt. Also es findet mal statt, wenn ich irgendwie einen Termin wahrnehmen muss oder so. Oder mein Auto abmelden muss, weil ich nicht mehr Auto fahren kann. Dann muss ich natürlich irgendwie, oder mein Sohn kommen. Dann ist es auch, aber sonst ist ja nichts mehr da. Ich habe natürlich eine große Angst davor, dass sie mich verlässt, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Ja. Das habe ich. Sie sagt mir immer wieder, dass sie hier nicht weg will und dass sie mich liebt und das macht sie schon. Ich weiß ja auch, wie ich auch bin und ich bin auch hier ein sehr fürsorglicher Mensch und das schätzt sie natürlich auch. Das alte Leben ist weit weg. Die Werbeleute, das Fotoatelier. Damals, sagt er, hat er in dieser Welt funktioniert, bis sein Körper, bis seine Augen dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollten. Ich bräuchte auch gar keinen Anrufbeantworter mehr und ich bräuchte auch kein Handy mehr. Das ist zusammengebrochen eigentlich. Kommunikation findet bei mir ja ganz, ganz wenig statt. Ich habe das Gefühl, dass ich seit 2, 3 Jahren eigentlich aus dieser Gesellschaft raus bin. Und meine große Angst ist auch, dass ich in diese Gesellschaft nie wieder reinkomme. Ich werde an diesen schneller, höher, weiter nicht mehr teilnehmen einfach. Ich muss nach Alternativen gucken, was es da gibt für mich. Was mich interessieren würde, wäre im Umweltbereich zu arbeiten. Weil ich denke auch, da gibt es dann auch noch eine andere Kommunikation. Da geht es ja nicht um schnell, schnell, sondern da geht es um langsam irgendwas verändern. Wie viel Kommunikation verträgt der Mensch? In einer Welt, die sich zunehmend schnell und stets effektiv präsentiert, in der Wettkampf mit den individuellen Bedürfnissen eines Menschen konkurriert und ein globaler Kommunikationswahn über den Bedürfnissen des Einzelnen steht, in so einer Welt scheint das Aufblühen sozialer Phobien konsequent. Das ökonomische Prinzip des Rational Choice setzt sich auch bei privaten Entscheidungen immer mehr durch. Steht in Modern Living. Heißt, es werden emotionale Bilanzen gezogen. Paare werden zu Teams, die zusammen ein Projekt starten. Kommen andere Projekte ins Sichtfeld, dann ist die Bereitschaft, sich zu lösen, weit größer als früher. Dahinter steckt der Optionismusgedanke. Alle Möglichkeiten offen lassen. Möglichst wenig Commitment. Tja, so sieht das nämlich aus. Wer wird den Wettkampf gewinnen? Den Wettkampf zwischen den individuellen Bedürfnissen und den Anforderungen der Welt. Keine Welt für ängstliche Naturen. Keine Welt für scheue Zurückhaltung. Wer sich überwindet und trotzdem einsteigt in den Kommunikationstrubel, der muss damit rechnen, die Grenzen von einer inneren Instanz gesetzt zu bekommen. Es gibt kein Entrinnen. Weder vor der globalen Geschwätzigkeit, noch vor persönlichen Konsequenzen. Letzten Endes bleibt man, würde ich schon sagen, dass man auf der Strecke bleibt. Aber man hat es ja so gewollt. Wer, dachte sich der kleine Angsthase, wer will schon so ein dummer Angsthase sein, den alle anderen Hasen auslachen? Und seit diesem Tag tut Willibald stets so, als sei er gar kein kleiner Angsthase, sondern ein mutiger, kaltäugiger Rübenfresser. Gut geht's ihm nicht dabei, das könnt ihr mir glauben. Und manchmal, ganz selten, da träumt er von den Tagen, als er viel, viel Zeit mit sich allein im Schutze seines kuscheligen Hasenbaus verbracht hat, wo ihm nichts, aber auch gar nichts passieren konnte. Und der kleine Angsthase Willibald sehr, sehr froh gewesen war. Für Angst ist nirgends Platz in all dem Gerede. Gäbe es diesen Platz für die Angst, dann wäre sie vielleicht vorbei. Die Angst vor den anderen oder wie viel Kommunikation verträgt der Mensch? Von Petra Maschewka. Es sprachen Marietta Bürger, Karl-Heinz Tafel, Bruno Winzen, Tessie Kuhls und Volker Niederfahrenhorst. Technische Realisation Ilse Siedecke und Werner Jäger. Regieassistenz Ralf Hamann. Regie Fabian von Freyer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin 2001. Am kommenden Sonntag hören Sie zur gewohnten Feature-Zeit um 11.05 Uhr. Es lohnt sich immer wieder auf die Reise zu gehen. Erfahrungen von Anhängern des indischen Gurus Osho von Corinne Fortier. NDR 4 Info Nachrichten. 12 Uhr, Potsdam. Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr hat sich zurückhaltend zu Meldungen über einen Kampfeinsatz deutscher Soldaten in Afghanistan geäußert. Ein Sprecher wollte den Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung weder bestätigen noch dementieren. Ein solcher Einsatz wäre eine hochbrisante Angelegenheit. Jede Information darüber konnte das Leben der beteiligten Soldaten gefährden, erklärte er zur Begründung. Die Zeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe, etwa 100 Soldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK suchten gemeinsam mit amerikanischen und britischen Eliteeinheiten in den Bergen Afghanistans nach Mitgliedern der Terrororganisation Al-Qaida. Dies habe der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Wiczorek der Redaktion bestätigt. Jerusalem. Das israelische Sicherheitskabinett hat einem Rundfunkbericht zufolge beschlossen, den Hausarrest von Palästinenser-Präsident Arafat teilweise zu lockern. Danach darf sich Arafat künftig in der Autonomiestadt Ramallah frei bewegen. Der ehemalige Chefunterhändler der Palästinenser, Erekat, sprach von einer schamlosen Entscheidung. Im Westjordanland haben heute früh israelische Soldaten eine hochschwangere Palästinenserin durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Nach palästinensischen Angaben war die Frau im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei einer Kontrolle sei ihr Wagen zunächst durch eine Militärsperre gewunken worden, dann jedoch hätten die Soldaten überraschend das Feuer eröffnet. In einer Mitteilung der Armee hieß es dagegen, der Fahrer des Autos habe sich geweigert, für eine Routineuntersuchung an der Straßensperre zu halten. London. Der britische Premierminister Blair und US-Präsident Bush wollen einem Pressebericht zufolge im April abschließend über Pläne für einen Militäreinsatz gegen den Irak beraten. Nach Angaben der Zeitung The Observer sollen bei dem Treffen in den USA die Schritte der zweiten Phase im Kampf gegen den Terrorismus abgestimmt werden. Das Blatt beruft sich auf britische Regierungskreise. Blair unterstütze einen Einsatz gegen den Irak, falls Bagdad seine Massenvernichtungswaffen nicht zerstöre. Seoul. Rund 10.000 Menschen haben in der südkoreanischen Hauptstadt gegen die geplante Privatisierung staatlicher Unternehmen demonstriert. Sie befürchten Massenentlassungen. Der zweitgrößte Gewerkschaftsverband des Landes drohte mit Warnstreiks, sollte die Regierung ihre Pläne nicht stoppen. Erste Arbeitsniederlegungen seien bereits für morgen geplant. Die Regierung kündigte harte Maßnahmen an, falls die streikenden Arbeiter das öffentliche Leben lahmlegen sollten. Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die rund 200.000 Beschäftigten in der Versicherungsbranche 6,5% mehr Einkommen. Verdi-Vorstandsmitglied Feddersen sagte, spürbare Kaufkrafterhöhungen müssten der schwächelnden Konjunktur auf die Beine helfen. Die Beschäftigten hätten zudem Anspruch auf eine angemessene Beteiligung an der weiterhin glänzenden Ertragslage der Versicherungswirtschaft. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten haben. Die geltende Vereinbarung wird Feddersen zufolge zum 21. Mai gekündigt. Düsseldorf. Die nordrhein-westfälische Polizei hat heute während einer Razzia gegen die Rockerbande Hells Angels 4 Personen festgenommen. Etwa 500 Beamte hatten in der Landeshauptstadt mehrere Wohnungen, Gaststätten sowie ein Vereinsgelände durchsucht, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Dabei seien zahlreiche Waffen sowie Rauschgift sichergestellt worden. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Salt Lake City. André Lange hat bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Viererbob gewonnen. Der Oberhofer siegte mit seiner Mannschaft vor den Amerikanern Hayes und Scheiner. Gold hatte zuvor auch Claudia Pechstein im Eisschnelllauf über 5000 Meter geholt. Sie lief gleichzeitig einen neuen Weltrekord. Anni Friesinger landete auf dem 6. Platz. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland mit 12 Goldmedaillen jetzt uneinholbar auf Platz 1. Der für Spanien startende Langlauf-Olympiasieger Johann Mühleck steht indes unter Dopingverdacht. Er sei am vergangenen Donnerstag bei einer Kontrolle positiv getestet worden, teilte das spanische Sportministerium mit. Damit droht dem Deutschen die Aberkennung seiner gestern gewonnenen Goldmedaille über 50 Kilometer. Das Wetter? In der einströmenden Meereskaltluft gibt es heute immer noch Schnee und Graupelschauer sowie örtlich Gewitter. Zwischendurch löst sich aber auch ab und zu die Sonne sehen. Höchsttemperaturen 2 bis 5 Grad, nachts kommt ein Schneefallgebiet heran. Tiefstemperaturen auf 0 bis minus 3 Grad, morgen schneit es anfangs noch, später geht der Schnee in Regen über und die Temperaturen steigen auf 3 Grad an der Oder. Das waren die Nachrichten. NDR 4 Info. Echo der Welt.